Meine Damen und Herren, wo wir bei Hits sind. Leute wie Pilawa und Heller würden es nie zugeben, aber der deutsche Schlager ist auch ein Teil unserer Kultur. Einige Verse sind sicherlich bekannter als Goethe-Zitate und das hier ist eins der größten Beispiele. Du stehst da und dein Lächeln verspricht so viel. Du bist jung und schön und vielleicht bin ich nur ein Spiel. Wenn man 17 ist, ist die Welt noch frei. Ich will nicht nur die Nacht. Ich die auf Reisen gehen, gab es für mich nicht. Liebe auf den ersten Blick fand ich lächerlich. Doch in diese eine Nacht hast du mich erwischt, denn ich fühlte, da war mehr, als was so üblich ist. Schenk mir diese eine Nacht, ich geb dir mein Herz dafür. Tun wir, was uns glücklich macht, leg dich einfach hier zu mir. Schenk mir diese eine Nacht, lass uns einfach zärtlich sein. Und wenn's passiert, schlaf ich in deinen Armen ein. auf dich, ich steh auf dich, ich steh auf dich. Sag ich's dir gleich, hey, man sieht es mir nicht. dann fällt ein Stern und ich wünsch uns beiden, unser Traum soll uns nie entgleiten, denn ich spür, es könnte so schön sein. Sieben Tage Sonnenschein, sieben Was mit dem anderen war, das kann ich dir verraten.